1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, Freitag. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Daniel. Daniel ist 19. Hallo Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Um was geht's bei dir? Also ich, also konkret auf den Punkt gebracht, ich habe eine Sexbeziehung mit meiner Schwester. Mhm. Wie alt ist die Schwester? Meine Schwester ist jetzt 22. Ja. Und ja, das geht schon seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren schon? Mhm. Wer weiß davon? Nur ich und meine Schwester. Also die anderen wissen davon nicht. Mhm. Auch meine Eltern nicht. Wie ist es dazu gekommen? Also zum ersten Mal mit sexuellem Kontakt war, wir hatten eine kleine Grillfete sozusagen mit Freunden auch, mhm, vor ja, den besagten 3 Jahren. Wir haben so einen Schrebergarten, da war das. Wir haben ein bisschen Alkohol getrunken und dann, als wir schlafen gegangen sind, bin ich mit meiner Schwester in einem Raum, mhm, und die Freunde haben in so einer Hütte auch in einem anderen Raum geschlafen und da war dann der erste sexuelle Kontakt. Da wart ihr alkoholisiert? Also wir hatten gut getrunken, ja. Ja. Dann kann man ja sagen, so im Suff passieren die seltsamsten Dinge. Wie war es euch denn danach, ja, am nächsten Tag? Gut, also das ist jetzt vielleicht das erste Mal im Suff passiert, aber ab dann war es ja, also... Ja, das habe ich schon verstanden. Das hat ja nichts mit Alkohol zu tun gehabt. Ja? Ja, also wie es uns am nächsten Tag ging, also wir haben das ziemlich überspielt. Also wir haben so getan, als wäre nichts gewesen. Hm. Auch die Male danach. Hm. Von wem ist denn dann das nächste Mal die Initiative ausgegangen, nach dieser ersten Nacht? Von ihr. Von also ihr? Es geht immer von ihr aus. Es geht immer von ihr aus? Ja. Willst du es nicht? Also ich will es schon, aber also am Anfang hat es mich schon irgendwie angeekelt und mittlerweile ja auch. Also ich weiß ja, dass es nicht normal ist, sagen wir so. Und ja, meine Schwester. Warum machst du es dann? Ja. Wenn es dich sogar anekelt. Ich meine, das ist ja schon heftiger, kann man sich gar nicht ausdrücken. Es war halt der erste sexuelle Kontakt und das war ja auch schon irgendwie schön und angenehm. So, ich hatte ja vorher noch keinen Sex und ja, das hat mir halt gefallen sozusagen. Okay, aber wir reden jetzt von 3 Jahren, wo das läuft. Ja. Wie oft passiert das überhaupt so in der Woche, im Monat? Es ist unterschiedlich. Also wir haben ja auch Sex, wenn ich eine Freundin habe. Hast du eine Freundin im Moment? Im Moment nicht, nee. Aber ihr hattet auch schon Sex, während du eine Beziehung hattest? Ja, aber nicht so oft. Also jetzt nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Das ist ungefähr so 2-mal die Woche. Jetzt wieder, wenn ich keine Freundin habe. Wenn ich eine Freundin habe, dann ist es eher seltener. Das sind dann eher so Seitensprünge schon. Und das kommt dann eher. Hm. Wohnt ihr doch zusammen alle in einem Haus? Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin ausgezogen. In eine WG. Mhm. Ja, und meine Schwester ist schon ein Jahr vor mir ausgezogen. Hat deine Schwester denn eine Beziehung oder eine Beziehung gehabt in der Zeit? Nein. Nein? Also sie hat jetzt keine Beziehung. Sie hatte schon Freunde in der Zeit, ja. Ich kannte sie nicht. Redet ihr beiden über diese Merkwürdigkeit, die ihr da praktiziert miteinander? Naja, also in normalem Alltag, wenn wir uns so sehen und so, dann überspielen wir das, erst wenn es dazu kommt. Aber ich habe sie auch schon jetzt in letzter Zeit öfter versucht, darauf anzusprechen. Ja. Ja, und sie ist halt total in mich verliebt und ich will es eigentlich unterbinden, aber so, für ist Sie dann schon so, dass sie mich dazu drängt. Für Sie ist es nicht eine reine Sexbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Ja, genau. Für dich, war es am Anfang ein bisschen eine Sexbeziehung, aber mittlerweile... Nur Sex. Warum? Nur Sex. Du bist ein junger Mann, bist ein erwachsener junger Mann von 19 Jahren. Warum sagst du nicht Nein, wenn es dich ekelt? Ja, weil ich das dann... Also, es passiert ja auch so aus der Lust auf Sex heraus. Na gut, aber wir sind uns auch darüber im Klaren, wenn mich etwas letztendlich anekelt. Mache ich das nicht. Das kann vielleicht einmal mal passieren, wie du es gerade am Anfang erzählt hast, aber wenn ich grundsätzlich die Haltung habe, das ekelt mich an, dann kann doch der Sextrieb nicht so groß sein, dass du diesen Ekel dann auch noch überwindest. Selbst wenn du vielleicht sogar eine Freundin hast. Warum, also, warum machst du es? Ich weiß nicht. Ich denke dann, ja, das ist ja schon schön im Grunde. Im Prinzip ist der Sex ist genauso wie mit meinen anderen Freundinnen. Aber gerade hast du gesagt, dass es dich ekelt. Und ja, aber irgendwie zieht es mich auch an. Also es ist, wenn ich darüber nachdenke, ekelt es mich an, aber in dem Moment nicht. Aber gerade im Bereich Sexualität, wenn man auch nur ein wenig Bedenken hat, und Ekel ist ja schon ein erhebliches Bedenken, dann sollte man Nein sagen, auch wenn es dann vielleicht einen Moment gibt, wo es dann vielleicht wieder ganz ganz gut ist oder ganz schön ist, aber grundsätzlich ist ja deine Meinung eine ablehnende Meinung. Das höre ich habe vielleicht aber auch Angst, dass sie dann meinen Eltern oder sowas sagt. Da bin ich sicher, dass sie es nicht sagt, weil dann würde sie sich ja genauso blamieren. Dir ist auch klar, dass das eine strafrechtliche Relevanz hat. Das ist ja klar, ne? Dass es in Deutschland verboten ist. Ja. Weißt du das? Ja. Ja. Aber das hat dich bisher auch nicht davon abgehalten, das nicht zu machen. Also ich habe mir da über dieses jetzt nur das Juristische keine Gedanken gemacht. Mhm. Ja. Über die emotionalen Dinge. Mhm. Jetzt erklär mir nochmal das Phänomen, finde ich, wenn du eine Freundin hast, wenn du verliebt bist. Ja. Wieso du dann doch nochmal irgendwo einen Hauch von Lust empfindest, mit deiner Schwester etwas zu machen? Ja, also meine letzte Freundin hat mich auch des Öfteren betrogen und dann war sie im Urlaub und 2 Wochen lang und hat sich auch gar nicht mehr gemeldet und so. Und hat gesagt, ich vermisse dich schon gar nicht mehr und dann bin ich wieder irgendwie auf meine Schwester. Also sie wollte, sie kam dann auch immer, aber dann habe ich auch geschafft, immer Nein zu sagen. Weil ich ja eine Freundin habe. Mhm. Kann es sein, dass du auch ein wenig Angst oder zumindest großen Respekt vor deiner Schwester hast? Ja. Und auch vor einer Abweisung Angst hast? Ja, also ich würde auf keinen Fall auf meine Schwester verzichten können. Wir sind ja schon auch vor den 3 Jahren, haben uns ja richtig gut verstanden und das ist ja auch immer noch so. Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber vielleicht hast du Angst, ich frage dich, hast du Angst davor, wenn du jetzt zu ihr sagst, nein, kein Sex mehr, dass sie sich quasi von dir völlig abwendet? Ja, da hätte ich schon Angst vor. Mhm. Auf jeden Fall, weil sie ja auch noch so starke Gefühle für mich empfindet. Mhm. Daniel, ich kann dir wirklich nur ganz eindringlich raten, auf dein Grundgefühl zu hören. Das Grundgefühl ist, dass du hast eine ablehnende bis sich ekelnde Haltung dagegen. Dass du diesem Gefühl nachgehst. Wenn du nicht mit ganzer voller Seele dabei bist, selbst dann müssten wir ja auch ganz viel und inhaltlich diskutieren. Aber in diesem Fall ist es ja noch klarer. Du bist ja gar nicht bei der Sache dabei, wirklich. Es läuft ab wie ein Film dann. Ja, dann hast du es jetzt gut ausgedrückt. Dann darfst du das nicht machen. Das ist schlecht für dich. Und wenn deine Schwester sich in diese Abgründe, sage ich es mal, bewegt hat, sich in dich zu verlieben, mit dir Sex haben zu wollen, ist es zunächst mal ihr Problem und nicht dein Problem. Da musst du jetzt, du bist wie gesagt ein erwachsener junger Mann, da musst du auch klar auftreten und sagen, nein, du bist meine Schwester, ich liebe dich, wie man eine Schwester liebt, ich will mit dir einen engen Kontakt haben, aber ich will mit dir nicht ins Bett gehen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe echt Angst vor meiner Schwester. Was könnte passieren konkret? Also den Eltern erzählst du es nicht, da bin ich ganz sicher. Nein, auf keinen Fall, den kann ich es nicht. Nein, nein, sie wird das den Eltern nicht erzählen, da bin ich sicher. Ich weiß nicht, vielleicht. Sie kommt doch immer rein und erwartet mich schon, wenn ich von der Arbeit gekommen bin oder so, weil sie weiß, wo unser Zimmerschlüssel liegt, damit wir reinkommen in meine Wohnung, weil ich wohne in der WG. Mhm. Daniel, es gibt gar keine eindeutigere Sache, als dass du Nein sagen musst. Ja. Welche Tricks du da anwendest, psychologische Tricks, das wird dir jetzt mal meine Psychologin erklären. Die ruft dich jetzt nochmal an. Ja? Meine Meinung hast du gehört. Lass die Finger davon, ganz eindeutig, kein Thema. Ich glaube, dass du dir nichts Gutes tust und deine Entwicklung auch nicht. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich wieder von uns angerufen. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist die Corinna und Corinna ist 47. Guten Morgen, Corinna. Ja, guten Morgen, Domian. Was sagst du denn zu dem Fall, den du gerade gehört hast? Ich bin entsetzt. Kannst du dir das erklären, dass der junge Mann so Angst vor der Schwester hat? Sexueller Missbrauch, würde ich mal so sagen. Na, er war 16 damals, wenn es 3 Jahre läuft, und er ist jetzt 19. Mhm. Sie übt eine große Macht auf ihn aus. Ja. Ja. Okay. Aber du hast wegen eines anderen Themas natürlich angerufen, wegen deines Themas. Genau. Wie ist dein Thema? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass letztes Jahr im September meine 19-jährige Tochter gestorben ist. An was ist sie gestorben? Sie hatte ein Lymphom, also einen Gehirntumor, der aber jetzt nicht so typisch, wie man sich einen Tumor vorstellt, sondern fadenförmig quasi durchs Stammhirn verlief. Ein fadenförmiger Tumor? Ja, so wurde es ausgedrückt. Man konnte ihn nicht richtig erkennen auf MRT und CT. Mhm. Und ja. Hab ich so noch nie gehört, dass es so etwas gibt. Ja, sowas gibt's. Er war auch eigentlich gutartig. Oder was heißt eigentlich? Er war gutartig, aber... Wie habt ihr denn bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt? Ja, sie hatte im März 2008 normale Bronchitis-Grippe. Mhm. Die so schlimm wurde, sie hatte starke Kopfschmerzen und Nackenschmerzen, dass Verdacht auf Meningitis bestand und wir dann ins Krankenhaus sind und dann wurde halt beim MRT festgestellt, dass ihr Gehirn stark angeschwollen ist und dann wurde sofort eine Not-OP eingeleitet und es wurde ihren Knochen aus dem Kopf entfernt, um Platz zu schaffen. Ja. Ja, war dann eine 5-Stunden-OP, ist auch, sie lag dann auch noch eine Woche im künstlichen Koma, ist auch eigentlich soweit alles gut gegangen. Aber wie gesagt, wir waren dann auch eigentlich immer ohne Befund, weil sie hatten dann wohl vom Gehirn Gewebeprobe entnommen, aber natürlich so viel wie möglich war nur. Ne? Man konnte da ja jetzt auch nicht unbegrenzt irgendwas wegnehmen. Natürlich nicht, und da konnte man nichts feststellen. Nein, nicht wirklich. Waren dann also wirklich immer nur Vermutungen. Wir haben also quasi dann auch... Ja, eigentlich bis zu ihrem Tod immer nur mit der Vermutung, dass es wahrscheinlich ein Lymphom ist. Mhm. Und man jetzt da auch gar nicht wusste. Sie lebte also auch normal, nachdem sie dann nach 4 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ach so, da lebte sie wieder normal. Ja, sie war ganz normal. Mhm. Sie machte alles. Sie machte jetzt auch ihren Führerschein. Ja. Hat beim DRK angefangen. Ein freiwilliges soziales Jahr. Ja. Wann? In welchem Jahr? Sie ist voriges Jahr gestorben, sagst du im September. Ja. In welchem Jahr oder wann wurde es denn, wo ihr gemerkt habt, jetzt geht's ihr schlechter? Das haben wir nicht gemerkt. Das war auch nicht so. Bis zum Schluss nicht so. Sie kriegte wieder einfach die Grippe. Hm. Und mein Ex-Mann war dann mit ihr, weil ich war in Urlaub die Woche. Hm. Sie war dann auch auf dem Seminar von dem DRK. Und sie kam freitags zurück, fing wieder an mit der Grippe und ich kam sonntags aus dem Urlaub. Und mein Ex-Mann war Samstagabend mit ihr im Krankenhaus und Sonntagmorgen, weil es ihr schlechter ging. Man wurde immer nach Hause geschickt, wäre eine normale Grippe. Ich war Sonntagabend nochmal mit ihr im Krankenhaus, weil sie mir ohnmächtig wurde. Da sagte man auch, ist wahrscheinlich zu schnell aufgestanden, keine Ahnung, sollten wieder nach Hause gehen. Sie hätte auch da bleiben können, wenn ich dann beruhigter gewesen wäre. Sie wollte aber nicht da bleiben. Das war Sonntag, um es mal so ein bisschen einzugrenzen und zu verstehen. Ja. Sonntag, wie viele Tage danach ist sie verstorben? Montagmorgen lag sie tot in ihrem Bett, ja. Bei dir zu Hause, bei euch zu Hause? Ja. Ist sie denn nachträglich, ist sie obduziert worden? Sie ist obduziert worden und da hat man ja dann festgestellt, dass es ein gutartiger Lymphom war. Und daran kann man dennoch sterben? Ja, der hat dann Herzversagen oder Atem irgendwie irgendwas ausgesetzt. Wie genau, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nicht mehr weiß. Ich habe den Obduktionsbericht irgendwann angefordert, mir auch durchgelesen. Er ist auch eigentlich verständlich zu lesen. Ja. Aber ich habe mir eben damals durchgelesen und gucke da jetzt nicht. Das heißt, ja, verständlicherweise. Das heißt, du hast deine Tochter dann am anderen Morgen gefunden? Ich habe sie Montagmorgen im Bett gefunden, ja. Du hast doch wahrscheinlich überhaupt nicht mit so etwas Schrecklichem gerechnet. Nein, natürlich nicht. Wir hatten noch einen ganz schönen Abend. Ich wollte sie wecken, weil sie brauchte ja jetzt eine Krankmeldung. Lag sie friedlich im Bett? Sie lag friedlich im Bett, ja. Und wie hast du das überhaupt realisiert, dass sie tot ist? Sie schnarchte sehr laut. Irgendwie war mir schon komisch, als ich meine Schlafzimmertür aufmachte, weil es schon so ruhig war. Mhm. Und als ich ihre Zimmertür aufmachte und immer noch kein Geräusch. Ich habe sicherlich für mich nicht gedacht, sie ist tot. Aber das ist irgendwas Ernstes, erkrankt noch zusätzlich. Ich habe, glaube ich, gar nichts gedacht. Ich bin dann zu ihr hin und sie war dann auch schon kalt und habe dann Nina und dann auch erst Licht angemacht. Und jetzt hast du bist 47 Jahre alt, habe ich gerade gesagt, hast dein 19-jähriges Kind verloren. Ja. Das ist ja ein unermessliches Unglück. Ja. Wie gehst du damit um? Jetzt ist es ein Jahr her, etwas mehr als ein Jahr. Also ich denke, ich gehe für mich ganz gut damit um. Ich habe auch das erste Jahr recht gut überstanden, wahrscheinlich zu gut. Ich lebe im Moment so im letzten Jahr. Eigentlich so jeden Tag Beerdigung und Tod und gefunden und was da alles so war. Das geht jetzt ständig in deinem Kopf noch durch. Das ist jetzt, das ist eigentlich jetzt mehr, als es im letzten Jahr war. Wobei ich rede über Nina und ich weine auch, wenn ich weinen muss. Mhm. Also dann ist mir auch egal, wo ich dann bin. Mhm. Wenn es mich überkommt, dann überkommt es mich. Hast du noch weitere Kinder? Ich habe noch eine fast 25-jährige Tochter, ja. Ja. Ist dir das eine Hilfe, eine Stütze, ein Trost? Ja. Nein? Doch, natürlich. Ja. Ich habe gute Freunde, ich habe liebe Freunde, meine ganze Familie, wobei, das ist alles so, sie trauern ja alle. Das Erschütternde an dieser Geschichte ist auch, dass ihr euch gar nicht habt voneinander verabschieden können. Es kam ja. Ja, das Schöne, ja, sicher. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, ob es mir lieber gewesen wäre, ich hätte mich verabschieden können. Ja, verstehe. Ich weiß nicht, ob es mir lieber gewesen wäre, zu wissen, ihre Tochter stirbt jetzt in einem Monat, in einer Woche. Ich weiß nicht, ob sowas besser ist mit dem Wissen. Aber interessant ist ja, was du gerade erzählst, wie so Trauerprozesse verlaufen jetzt in deinem Fall. Dass du jetzt erst dich damit beschäftigst, wie das voriges Jahr war, wie die Beerdigung war und die Tage danach, die Tage davor. Also ich habe mich sicherlich auch im letzten Jahr damit beschäftigt, aber irgendwann kommt man so zur Ruhe. Oder ich bin auch umgezogen jetzt in der Zeit, irgendwann habe mir eine kleinere Wohnung genommen, bin wohl Gott sei Dank in der Straße geblieben, sodass ich hier noch mein Umfeld und meine Nachbarn alle habe. Du warst alleinerziehend? Ja, ich habe mich vor 4 Jahren von meinem Mann getrennt. Ja. Wir haben aber ein gutes Verhältnis und er ist auch für mich da. Und also das ist jetzt. Jetzt im Laufe dieses Jahres, hast du denn dann viele Menschen oder was heißt viele, einige Menschen zumindest um dich herum gehabt, mit denen du viel über Nina sprechen konntest? Ja. Und das Problem ist, ich spreche, oder was heißt das Problem? Eigentlich spreche ich lieber mit fremden Leuten über Nina, weil wenn ich mit meinen Freunden oder meiner Familie. Die trauern auch alle. Man denkt immer, oh, die sind gerade gefasst, halt dich zurück, sonst fangen die wieder an zu weinen. Und Fremde trauern nicht. Da kann ich dann eigentlich besser mit umgehen. Die müssen ja auch nicht trauern, sie kannten ja Nina nicht. Und man nimmt ja doch auch irgendwie Rücksicht auf Familie. Ich will ja gar nicht jetzt das ständig, meine Mutter, meine Schwester, letztendlich sind sie alle total fertig. Und man will die ja dann noch, natürlich reden wir auch über Nina, um Gottes Willen, die wird nicht totgeschwiegen bei uns, ne? Wir lachen auch. Was man oft in Familien hört, insofern ist es schön, dass es bei euch nicht so ist, dass Nina auch ein Gesprächsthema bei euch in der Familie ist. Ja, doch, das wie, ist. Wie machst du es so, zum Beispiel, konkrete Sachen, gehst du oft zum Grab? Wir haben kein Grab. Wir haben Nina verstreuen lassen. Wo? Im Bottrop. Da ist eine Wiese, wo man sie verstreuen lassen kann. Weil das war für mich auch noch so eine Sache, ich wollte sie nicht so beerdigen lassen, aber ein Kind verbrennen lassen ist auch ganz furchtbar. Mhm. Das war, also ich war da so richtig in der Zwickmühle. Ich habe also wirklich, war eine Zeit lang so, dass ich gesagt habe, ich gebe sie für Körperwelten frei. Mhm. Weil für mich kam weder das eine noch das andere in Frage. Mhm. Du hast dich dann aber dennoch für das Verbrennen entschieden. Warum? Wir haben uns dann, ja, guckten mich jetzt alle ganz bescheuert an. Hast du einen Knall, Körperwelten, kannst du nicht machen. Und na gut, dann haben wir uns halt doch fürs Verbrennen, weil dann auch meine große Tochter sagte, Mama, die Nina möchte nicht lebendig, die hat Angst, oder lebendig als ne Körper, die hat Angst vor Käfern und Würmer und das, das will die nicht. Mhm. Und dann war auch eigentlich alles schon organisiert und Mittwochmorgen bin ich wach geworden und da fiel mir ein, dass Nina mal gesagt hat, Friedhöfe sind alle doof, ich möchte verstreut werden, am besten umgebe ich, wenn Glatteis ist. Ja, nee, war, aber ich war so erleichtert, als ich den Mittwochmorgen wach wurde und wusste, wenn du sie jetzt verbrennen lässt, auf dem Gehweg geht zwar nicht. Nee, das geht aber nicht. Aber auf die Wiese geht. Richtig, auf die Wiese geht. Ah, ja. Dann habe ich halt auch meinen Mann angerufen und gesagt, so und so. Ja, sagt er, können wir machen. Und meine Mutter angerufen, die wollte jetzt nicht. Meine Mutter braucht eigentlich eine Anlaufstelle, aber sie hat gesagt, das müsst ihr entscheiden. Aber das ist doch eine gute Lösung. Da habt ihr es ja fast so im Sinne der Tochter gelöst. Richtig. Ich habe hinterher wirklich auch allen Freunden gesagt, sprecht mit euren Kindern. Ich habe ja nur viele Freunde, auch die Kinder in meinem Alter oder auch jünger haben. Ist ja so doof, das ist, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, mit den Kindern drüber zu sprechen, wenn doch mal was passiert. Man will ja da ja gar nicht drüber nachdenken. Denkt man ja auch nicht. Nein, nein, tut man nicht. Eine Frage noch zu den Körperwelten. Da wird der eine oder andere gerade etwas zusammengezuckt sein. Die Vorstellung, man gibt die eigene verstorbene Tochter zu den Körperwelten. Ja. Wäre das nicht merkwürdig für dich gewesen, da hinzugehen? Nein? Nee, dann wäre sie noch. Irgendwie wäre sie noch. Naja. Gut, aber das Thema ist ja vom Tisch und das ist vielleicht auch gut so, dass es nicht so gekommen ist. Ja. Hast du das Gefühl, dass du im Moment manchmal überfordert bist, dass du es nicht schaffst, mit der Trauer umzugehen? Nee, noch nicht. Ich denke, ich schaffe das. Du schaffst das. Ja. Ich wollte dir nämlich noch was empfehlen, aber ich kann es ja sowieso mal sagen. Es gibt, wenn du es nicht sowieso weißt, ein bundesweites Netzwerk, das heißt verwaiste Eltern. Mhm. Kennst du das? Nee, aber ich weiß, dass es auch hier so Trauerbewältigungs... Ist nichts für dich? Nee, da brauche ich nicht. Okay, verstehe. Das ist ja was für meinen Mann, für meinen Ex-Mann, der bräuchte sowas. Ich spreche mit den Leuten, die mir lieb sind oder eben auch mit nicht so engen Freunden. So wie wir das jetzt auch gemacht haben. Genau. Mhm. Dann wünsche ich dir, Corinna, von Herzen, dass du weiterhin das so schaffst. Du scheinst ja doch relativ stabil zu sein. Mhm. Und da werden noch sehr verschiedene Trauerphasen kommen, bin ich sicher. Ganz verschieden. Ich denke auch. Ja, das ist alles, was ich jetzt so mache. Ne, sie machte auch ihren Führerschein. Meine Mutter hatte uns ein Auto geschenkt. Ich habe jetzt so einen Hass auf das Auto irgendwo. Oder wenn ich in Urlaub war, so diese Gedanken immer, das sieht Nina nie mehr, was sie noch alles vorhat. Ich werde nie mehr Oma von ihr. Oder das sind solche Dinge, die mich dann manchmal so zurückwerfen. Ne? Verstehe. Aber das ist auch normal. Mhm. Das wird auch immer wieder vorkommen. Aber so ist es nun mal. Ja. Liebe Corinna, alles Gute von Herzen und viel Kraft weiterhin wünsche ich dir. Ja, ich danke dir, Domian. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden oder streiten wollt. Hier ist Anke. Anke ist 45. Guten Morgen, Anke. Guten Morgen, Domian. Anke, über was reden wir beide? Ja, über meine Beziehung zu meinem Mann. Und zwar bin ich jetzt seit 8.4. 23 Jahre verheiratet gewesen. So, sind wir ja noch verheiratet? Ja. Und insgesamt 30 Jahre sind wir gut zusammen. Mhm. Ihr seid auch noch verheiratet, sagst du? Ja, wir sind verheiratet. Wir leben jetzt aber 2 Jahre getrennt, weil er vor 2 Jahren fremdgegangen ist. Ja, habt ihr Kinder? Und ja, wir haben 2. Die sind wie alt? 23 und 16. Mhm. Und ein Junge und ein Mädel. Und 16, das heißt, da ist der eine oder die eine ist noch bei dir? Mädchen ist 16. Ja, die sind beide bei mir noch. Ach so. Mhm. Weil unser Sohn hat gesundheitliche Probleme gehabt. Mhm. Er hat einen Hirntumor. Und und da lebt er aber ganz gut mit. Und Aber du betreust die beiden noch, so kann man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. Also mit aller Kraft, ne? Seit 2 Jahren getrennt von dem Mann? Ja, und zwar ist er dann vor 2 Jahren eine Woche vor der Konfirmation unserer Tochter fremdgegangen. Das habe ich dann rausbekommen. Mit wem? Mit einer Nachbarin. Die du auch kennst? Die ich auch kenne, die auch mal gesagt hat, die beste Freundin, und das, naja, war ja dann doch nicht so. War das eine einmalige Aktion? Ja, angeblich ja, aber ich glaube ihm auch, wenn er das sagt, das war einmal nur. Mhm. Denn ich kenne ihn. Und und vor 2 Jahren, als ich es rausgefunden habe, da war ich erstmal am Ende, ich konnte nicht mehr. Wie hast du es rausgefunden? Übers Internet. Ich habe einfach reingeguckt, er hat geschrieben, habe dann geguckt und dann habe ich nur noch gelesen, was sie geschrieben hat, und dann war für mich alles klar. Mhm. Wahnsinn, dann, was alles übers Internet rauskommt. Das ist wirklich unglaublich. Oh ja, das ist ganz schrecklich. Ja, das ist nicht schön. Naja, und dann habe ich ihm das aber nur nach 2-3 Monaten etwa, nicht mal, verziehen. Wärst du, kurze Zwischenfrage, wärst du froh, wenn du es gar nicht rausgekriegt hättest? Nein, ich glaube, dann wäre es so weitergelaufen. Ja. Was wäre dann so weitergelaufen? Also unsere Beziehung als Eheleute wäre so weitergelaufen, denke ich mal. Er hat mir ja damals gesagt, dann du solltest das ja gar nicht rausbekommen. Ja, lief das denn ganz gut oder lief es nicht gut? Also mit uns beiden? Ja. Ja, also die Ehe hat sich schon geschleppt, muss ich sagen. Ja. Also es war schon nebeneinander herleben. Ne? Gut, dann hast du es rausbekommen. Dann hast du es ihm aber vergeben nach einer gewissen Zeit. Habe ich, genau, weil jeder hat eine zweite Chance verdient. Da habe ich gedacht, ich bin so ein Typ, ich bin ein familiärer Typ. Mhm. Und ich habe gesagt, ich vergib ihm. Und das kann man ja mal versuchen wieder. Und dennoch seid ihr getrennt. Wir sind getrennt. Er ist dann ausgezogen, also ganz schnell eigentlich, fand ich. Und lebt jetzt 3 Minuten von mir hier entfernt. Das heißt, obwohl du es ihm vergeben hast, wollte er gar nicht mehr zurück zu dir? Oder? Nee. Er wollte dann nicht mehr zurück. Und dann, irgendwann hatte ich es dann so ergeben, er war dann noch mit der, die er fremdgegangen ist, zusammen, ein paar Wochen. Hatte ich dann aber auch relativiert, die wollte dann auch nicht mehr. Und naja, das ist auch eine, ne? Und dann habe ich wieder eine Beziehung aufgebaut zu meinem Mann, auch der Kinder wegen, weil die haben gesagt, uns fehlt der Papa, und mir fehlte mein Mann auch, und ich liebe ihn immer noch. Aber nach wie vor war er nicht wieder zurück eingezogen bei euch? Nein, war er nicht. Er hat immer noch unten. Ich habe gesagt, er braucht Zeit. Also du hast wieder eine Beziehung versucht aufzubauen, aber das hat auch nicht funktioniert. Doch, erst schon. Also für mich schon. Für mich war das alles wieder okay. Aber für ihn nicht? 2 Jahre lang, ganz genau, und das wusste ich nicht. Ne? Achso, Moment, ihr seid 2 Jahre getrennt, aber innerhalb dieser 2 Jahre wart ihr dann doch nach deiner Auffassung wieder zusammen, und du hast es gar nicht gemerkt. Ganz genau, weil er mir immer wieder Zuneigung gezeigt hat, wir waren auch im Bett, wieder. Mhm. Wir sind zusammen rausgefahren bei uns hier in eine nächste Stadt und sind in eine Kneipe gegangen, mal was getrunken. Aber also wie kam es denn jetzt, dass er dir nun endgültig gesagt hat? Oder wann hat er dir das gesagt und wie hat er dir das gesagt? Vor drei Wochen hat er mir gesagt, dass er mich ausgenutzt hätte, und er wäre ja ein großes A-Loch, also, ne? Er wäre das, und er wüsste das auch, und im Endeffekt hat er sich ja selbst belogen, und ich habe gesagt, du hast nicht dich belogen, sondern du hast mich und die Kinder belogen, denn die haben das ja auch alle mitbekommen. Also seine Position ist ganz klar, er will nicht zurück in die Ehe, er will nicht zurück zu dir, er will auch gar nicht, auf keinen Fall in die Wohnung zurück. Nein, genau. So ist es. Denke mal. So ist es. Weil er mir hat mir aber noch Hoffnung gemacht, so für mich, ich brauche nur eine Auszeit. Eine Auszeit ist für mich ja nicht für immer. Mhm. Naja, das Merkwürdige daran ist, wenn er dir vorgegaukelt hat während dieser 2 Jahre, dass ihr wieder zusammen seid, obwohl er innerlich mit dem Herzen nicht mit dir zusammen war, das ist mies. Ja, was also auch mies ist, finde ich, das ist, dass er mir jetzt gesagt hat, dass er, als er ja noch... in den 3 Wohnen jetzt hat er wohl jemand anders kennengelernt. Jetzt in den letzten 3 Wochen? Ja. In den letzten hat er wohl dann auch dann jemand anders kennengelernt, und er wollte den Kindern dann auch erst sagen, wenn das mit der richtig klappt, dann ich sollte ihnen den Kindern das gar nicht sagen, sondern er wollte den Kindern das jetzt dann sagen, wenn es mit der richtig was hinhaut, dass es eine Beziehung ist. Und dann habe ich gesagt, Frank, das kannst du den Kindern nicht antun. Mhm. Wie? Er will nicht, dass die Kinder im Moment erfahren, dass es definitiv mit euch aus ist. Sondern erst wenn... Das wissen die Kinder ja, dass es mit uns aus ist. Das wissen sie definitiv jetzt. Ja, das wissen die. Mhm. Aber die haben sich ja bis vor 3 Wochen, bis mein Mann Haben die sich Hoffnung gemacht. Richtig, ja, dass er wiederkommt. Mhm. Und weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt läuft alles zu super. Aber es ist ja auch jetzt nicht wichtig, denen zu erzählen, ob er dann eine Freundin hat oder nicht eine Freundin hat. Nee, das wollte ich auch nicht. Das will er ja selbst machen. Das ist ja genau, das ist ja auch. Für die Kinder finde ich, die Kinder ist wichtig, dass die wissen, woran sie sind. Nämlich, dass der Papa nicht mehr nach Hause kommt. Aber die sind das zweite Mal belogen worden. Und das ist das, was die beiden, vor allen Dingen unserer Tochter, so fertig macht. Mhm. Und die hasst ihren Papa teilweise auch. Und wie erklärst du dir das? Ist das so ein Waschlappen, dass er dir nicht die ganze Zeit klaren Wein eingeschenkt hat? Ja, genau, mit dem Wein einschenken. Das hat er mir auch geschrieben. Er hat mit Fremden drüber gesprochen auf einer Party und die haben ihm gesagt, er soll mir reinen Wein einschenken nach 30 Jahren. Ich finde das vielleicht traurig. Vielleicht hat er auch einfach ein bisschen die letzten zwei Jahre mit dir gespielt. Nach dem Motto, mal gucken, ich halte mir dieses Eisen im Feuer. Ja, das mal ausprobieren. Aber letztes Jahr war es bei mir so, dass ich komplett zusammengebrochen bin. Ich hatte einen Totalzusammenbruch. Mhm. Das war alles zu viel für mich und ich konnte nicht mehr laufen. Ich musste reanimiert werden. Ich war total am Ende. Mhm. War eine Woche auf Intensiv. Ach du lieber Gott, so schlimm. Ja. Ja, doch, das war zu stolz. Aber das heißt ja jetzt im Moment bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als sich mit diesen Gegebenheiten trotz aller Verletzung und trotz aller Kritik, ich gebe dir völlig recht, aber du musst dich damit abfinden und arrangieren. Ja, mache ich. Mhm. Ja, das versuche ich auch, aber es ist schwer, weil ich den Mann immer noch liebe, ne? Aber du hast ja deine Kinder an deiner Seite, das ist ja auch schon mal viel. Gott sei Dank, bin ich ja froh, wenn die nicht wären, wäre ich nicht mehr. Mhm. Und ich habe jetzt einen Job gefunden, vor anderthalb Monaten habe ich eine Arbeitsstelle bekommen, auf 400 € Basis erstmal, aber es ist erstmal was, wo ich reinkommen kann und da bin ich total glücklich im Baumarkt hier bei uns in Brake und das macht mir so unwahrscheinlich Spaß und das gibt mir unwahrscheinlich viel. Das ist auch gut, und das ist ein neues Leben, ne? Das ist ein neuer Lebensabschnitt. Ne? Genau, und ich denke mal, ich glaube auch, dass er mal sehen muss, was er an mir hatte. Jetzt musst du aber auch du hast gerade gesagt, ich liebe den immer noch irgendwie. Ja, irgendwie. Jetzt musst du aber auch, das ist noch zu stark, ne? Also. Ja, aber du musst jetzt aber auch, finde ich, auch eine eisern sein, falls er doch nochmal irgendwie zurück switcht zu dir. Und das sagen ja alle. Das sagen sogar meine ganzen Nachbarn. Der kommt eines Tages nicht zu dir zurück. So, und dass du dann aber auch sagst, nee, mein Freund, du hast genug Chancen gehabt und jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich mein Leben. Ja, sonst begeht das ganze Chaos halt wieder von vorne. Genau, ganz genau. So wie du es jetzt geschildert hast. Ja, und das ist klar, jetzt lächel ich drüber, aber es ist unwahrscheinlich schwer. Ne? Das zweite Mal so. Total, ja, klar, man macht sich Hoffnung, das ganze Leben dreht sich ja darum. Ganz genau. Er sagte, ich sollte mich ändern. Ich habe über 25 Kilo abgenommen, habe mir meine Zähne machen lassen. Achso, das waren auch seine Kritikpunkte. Seine Kritikpunkte an mir, ja. Mhm. Ich habe alles machen lassen, habe mich komplett gedreht um 360 Grad, habe eine Arbeitsstelle, ich weiß gar nicht, und er hat sich überhaupt nicht geändert. Weißt du, Anke, wer weiß, wenn du jetzt so ein toller Feger geworden bist, rank und schlank und tolle Zähne, wen du da im Baumarkt kennenlernst, vielleicht ist das auch wirklich ein ganz neuer Lebensabschnitt irgendwann für dich, dass du jemanden neu kennenlernst. Da ist ein Kollege, der ist ganz nett, aber er ist auch in der Beziehung gewesen. Und wir wollen ja nicht über übereilen. Auch gar nicht. Nee, und ich könnte das auch momentan auch gar nicht. Das ist noch zu frisch, das verstehe ich auch, ja. Aber wer weiß, irgendwann mal. Aber du musst dich jetzt von dem innerlich wegbewegen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und dir ein dickes Fell zu legen, falls der nochmal irgendwann zurückkommen will. Das ist schwer bei mir, weil ich ja keinen habe zum Reden. Deswegen wollte ich auch einmal mit dir reden und darüber reden. Und weil das ja heute Abend passiert war. Ich will dich wirklich ermutigen. Du hast, wie gesagt, deine Kinder, du hast jetzt einen neuen Job, du hast neue Zähne und bist 25 Kilo leichter, ist doch super. Ja, klar. Das kann nur bergauf gehen. Liebe Anke, wünsche dir wirklich viel Glück und alles Gute. Danke dir. Sehr gerne. Ja. Auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So, meine Lieben, nächste Woche haben wir natürlich ein Thema wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ich bin ganz gespannt auf das Thema. Beziehungsweise auf das, was ihr mir erzählen werdet. Das Thema heißt übernatürlich. Nächste Woche möchte ich gerne mit euch sprechen über Hellsehen, über Geistererscheinungen, über Spontanheilungen, über Telepathie, über Magie. Das ist das Thema nächste Woche. Übernatürlich, über alles Übernatürliche oder was ihr als übernatürlich empfindet. Wenn ihr euch anmelden wollt zu unserer übernatürlichen Sendung nächste Woche, sehr gerne, macht das unter domian@wdr.de oder dann könnt ihr natürlich auch während der Sendung und kurz vor der Sendung anrufen. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, übernatürlich. Hellsehen, Geistererscheinungen, Spontanheilungen, Telepathie, Magie, Voodoo, alles, was man so unter dieser Thematik verstehen kann. Bin sehr gespannt, freue mich sehr auf Mittwoch. So, wir machen weiter mit der freien Themennacht und sage herzlich willkommen zu Inge und die ist 51. Hallo Inge. Hallo Domian. Hallo Inge. Ich bin sehr aufgeregt im Moment. Ja, ich höre es schon so ein bisschen in deiner Stimme. Ja, ich bin auch traurig, weil ich habe vor 14 Tagen meine Mutter verloren. Ja. Und ich konnte zu der Beerdigung nicht mitgehen. Warum nicht? Ich habe es nicht geschafft. Ich wollte einfach so in Erinnerung behalten, wie ich sie ein paar Tage vorher noch gesehen habe. Ist deine Mutter plötzlich gestorben? Nein, sie war schon vorher krank, lag schon 14 Tage in der Klinik. Mhm. Aber ich bin selber krank, ich habe Knochenkrebs. Und ich konnte einfach nicht dorthin gehen. Ich habe so eine Panik gehabt. Ja, aber bist du denn noch in die Klinik zu ihr gegangen? Bitte? Bist du denn noch in die Klinik zu ihr gegangen? Zum Schluss habe ich sie noch einmal gesehen. Ja. Aber ich bin auch nicht mit zur Beerdigung gegangen. Naja, ich habe das nicht geschafft. Das habe ich schon verstanden. Deswegen fragte ich, ob du sie vorher noch gesehen hast, als sie noch gelebt hat, in der Klinik. Natürlich habe ich sie noch vorher gesehen. War sie da noch ansprechbar? Sie war auch noch ansprechbar und wir haben uns die Hände gedrückt und ich habe zu ihr gesagt, eigentlich, weil ich ja selber bösartig erkrankt bin, nehme ich doch mit. Mhm. Ich wäre liebsten mit ihr mitgegangen. Was hat sie denn da gesagt, als du gesagt hast, nimm mich doch mit? Sie hat nur meine Hand gedrückt und... Nichts gesagt? Nein, sie konnte das auch nicht mehr. Sie konnte nicht mehr sprechen. An was ist deine Mama denn gestorben? Meine Mutter hatte auch mit Krebs zu tun und hatte dann noch schlimmerweise diese Krankheit bekommen. Im Krankenhaus hat sie sich noch infiziert. Ach so, im Krankenhauskeim. Im Krankenhauskeim und das war das, was sie nicht mehr überleben ließ. Mhm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 72. Mhm. Und dann hast du es nicht übers Herz gebracht, auf die Beerdigung zu gehen. Dann kam die Beerdigung und ich habe einfach zu meinen Geschwistern gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mitgehen. Mhm. Weil ich konnte mir das nicht vorstellen, wie dein Sarg und zu wissen, dass die Mutter darin immer zu Ende ist. Mhm. Machst du dir deshalb ein schlechtes Gewissen? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, deswegen ja. Ich bin 2 Tage später zum Friedhof und habe Blumen gebracht und wollte einfach nur in Erinnerung haben, wo ich noch bei ihr war. Wie haben denn deine Geschwister und die anderen Verwandten darauf reagiert, dass du nicht mitgegangen bist? Ja, eigentlich Verständnis dafür, weil ich ja selber Krebs in Endstadium habe, Knochenkrebs. Aber ich selber fühle mich nicht gut damit. Du sagst, du bist im Endstadium erkrankt. Heißt das wirklich, dass es keine Hoffnung gibt mehr für dich? Bei mir gibt es auch nichts mehr. Ich bin unter Morphium und anderen Medikamenten und auch bösartig so erkrankt, dass ich weiß es nicht, wie lange ich noch lebe. Es kann ein Jahr sein, es können 2 Jahre sein. Ich habe einen Sohn jetzt von 21, der seine Lehre macht. Und lebst du mit dem Vater des Sohnes auch noch zusammen? Bitte? Hast du auch noch einen Mann? Lebst du mit deinem Mann zusammen? Nein, ich lebe allein. Ich habe meinen Sohn allein großgezogen. Und er lebt in einer Beziehung. Ja. Macht so seine Lehre als Anteilskaufmann. Was hat er? Und der hat auch gesagt zu mir, Mutti, sei doch nicht so traurig. Die Mama versteht das, meine, ne? Mhm. Und du hast doch alles getan, aber ich fühle mich so schuldig. Weißt du, Inge, ich habe gerade die ganze Zeit dasselbe gedacht, was dein Sohn zu dir gesagt hat. Dass deine Mama, deine Mutter, mit Sicherheit in Anbetracht der ernsten Lage, in der du lebst, und du bist ja so angeschlagen, körperlich und seelisch auch, dass sie es dir nicht übel nehmen würde und nicht übel nimmt, dass sie dir das, dass sie dir das vergibt, dass sie sagt, das ist nun mal so und meine Tochter konnte nicht dahin kommen, die hat das nicht geschafft. Du hast dich ja. Ich konnte erst später zum Friedhof. Ja, siehst du, das ist doch okay. Das ist doch egal, ob man nur genau bei der Trauerfeier oder ob man alleine dann trauernd an das Grab geht. Du hast so deiner Mutter die letzte Ehre erwiesen am Grab. Und das finde ich wichtig und das hast du getan. Also brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, dass du nicht bei der Feierlichkeit dabei warst. Du warst doch im Herzen so sehr dabei, dass... Ich habe nur geweint und am liebsten endlich. Ich habe immer nur gesagt, Mama, warum hast du mich nicht mitgenommen? Weil jetzt ist mein Sohn auch, er lebt sein Leben. Ich bin total allein mit meiner Krankheit auch und habe meine Mutter gesehen. Also, wie sie gestorben ist. Also war die Mutter auch eine ganz wichtige Bezugsperson für dich. Ja, und ich habe jetzt überhaupt niemanden mehr. Aber du sagst, da gibt's noch Geschwister. Ich habe Geschwister, die haben auch gesagt, das war gut, dass ich nicht dabei war. Ich wäre so zusammengebrochen, so schön war das. Besuchen die Geschwister dich denn ab und zu? Ich habe Kontakt, aber nicht. Ich schließe mich seitdem der Vorfall ist mit der Beerdigung, lasse ich niemanden mehr an mich ran. Inge, ich sage es dir jetzt nochmal wirklich ganz, ganz ehrlich und neutral aus der Sicht eines außenstehenden Menschen. Ich finde, dass du überhaupt nicht falsch gehandelt hast. Ich finde, dass du... Ich wollte meine Mama noch so in Erinnerung behalten, ja, wie das ist so doch, noch klar war das und ist doch ich gut doch so. Mit dir reden konnte. Ja, und so musst du es dir doch auch immer wieder vor Augen halten. Es ist nicht schlimm, was du gemacht hast. Niemand nimmt es dir übel und deine Mama schon gar nicht. Und du hast sie besucht am Grab und hast ihr doch die letzte Ehre erwiesen. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, was geschehen ist. Aber ich kann einfach so nicht leben. Ich habe mich jetzt so abgekapselt. Ich will niemanden mehr sehen und kann niemand mehr Kontakt aufnehmen. Genau, das habe ich jetzt auch verstanden. Und deshalb werden wir uns jetzt mal um dich im Hintergrund kümmern. Nicht hier mehr in aller Öffentlichkeit, sondern im Hintergrund. Dafür möchte ich dich jetzt bitten, aufzulegen. Und dann wirst du von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Und dann werdet ihr beide mal überlegen, wie man doch noch das Beste jetzt aus der Situation machen könnte und dass es dir wieder ein bisschen besser geht. Okay. Liebe Inge, ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Gute und sage nochmal, du hast richtig gehandelt. Ehrlich, meinst du das? Ich sage es wirklich ehrlich. Ich sage das nicht einfach nur so daher. Glaub es mir, wirklich. Ich konnte den Tod nicht endgültig. Ich wollte das nicht wahrhaben. Mhm. Ich wollte einfach so, wie ich sie nochmal gedrückt habe und den Arm hatte. Ja, das ist doch so menschlich. So allzu menschlich. Ich wollte nicht das Endgültige sehen. Ich konnte es nicht. So, liebe Inge, jetzt legst du bitte auf und du wirst von der Magdalena zurückgerufen, ja? Okay. Alles, alles Liebe und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ein Uhr 44 haben wir. Und es geht weiter mit Roswitha. Roswitha ist 56. Hallo, Roswitha. Hallo, Domian. Roswitha, was geht's bei dir? Es geht bei mir, ich habe ein behindertes Kind, der ist 36, wird er jetzt im Dezember. Ja, welche Behinderung hat er? Körper- und geistig behindert und kriegt verschiedene Anfälle, epileptische Anfälle. Körperlich behindert heißt, er sitzt im Rollstuhl? Nein, der kann noch laufen normal, der ist in einem Pflegeheim. Ah ja. Und ich habe mehrere Kinder und mein jüngster Sohn von 19 will unbedingt haben, dass ich mitfahre, meinen Sohn besuchen und ich kann es nicht. Achso, du hast. Einerseits will ich und einerseits will ich wieder nicht. Wie lange hast du deinen behinderten Sohn denn nicht gesehen? 10 Jahre jetzt. 10 Jahre nicht. Und der gleicht meinem Bruder und ich, da kocht mir die Galle über. Der gleicht deinem Bruder? Ja, weil das mein eigener Bruder war, der mich vergewaltigt hat. Ach, dieses behinderte Kind ist ein Kind aus einer Vergewaltigung? Ja, ja. Das war nicht nur mein Bruder, das war mein Onkel und ein Großonkel von mir. Drei Stück, die sich an mir vergangen haben. Und du weißt gar nicht, wer der Vater des Sohnes ist? Ich tippe zu 99,9% auf meinen Bruder. Wollte auch da testen lassen und die Ärzte haben zu mir gesagt, ich soll's nicht machen, der Junge, der muss damit leben. Ja, aber der Junge versteht das doch wahrscheinlich gar nicht. Nein, der versteht das gar nicht. Der versteht das gar nicht. Und mein Mann sitzt im Rollstuhl, der hat den Jungen angenommen an den Namen, um die Schande in der Familie. Der Junge ist jetzt 36 und seit 10 Jahren in einem Heim, sagst du? Seit dem vierten Lebensjahr. Ach so, seit dem vierten Heim. Achso, wir haben ihn zwischendurch immer wieder nach Hause geholt. Wie war denn das dann für dich, wenn er zu Hause war? Einerseits gut und einerseits schlecht. Was war gut daran? Weil er die Anfälle ja auch zu Hause kriegte und kriegte Tobfuchtsanfälle und es kam nie einer zu Hause zur Ruhe. Ja, aber was war gut für dich, dass er zu Hause war? Einerseits gut, ja, das schon, aber ein beklemmendes Gefühl. Weil ich immer das Gesicht da vor mir hatte, wie mein Bruder sich an mir vergangen hat. Also eigentlich war da nicht viel Gutes dran, nein, ich das so höre. Mehr Schlechtes, weil du immer das Verbrechen vor Augen hattest. Ja. Ja. Hast du den Bruder angezeigt? Nein, leider nicht. Niemanden angezeigt? Nein. Ich weiß noch von anderen Fällen, wo der missbraucht hat. Und meine Familie, meine Eltern wollten das nicht wahrhaben. Und lebt dein Bruder noch? Ja, der lebt noch. Hast du mit dem noch Kontakt? Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe ihn jetzt vor einem Jahr gesehen, weil der bei mir was holen war. Also mir ist der kalte Schweiß runtergelaufen, wie ich den gesehen habe. Wie viel älter ist der Bruder als du? Wird jetzt nächstes Jahr 60. 60, du bist 56. 50, das ist also 4 Jahre älter wie ich. Wie alt warst du, als er dich vergewaltigt hat? Vom 13. Lebensjahr. Bis? Von 13, der hatte das Abend zugemacht. Und ich war 20, ich war verheiratet gerade 2 Jahre. Und hatte ein Kind von 1,5. Älteste Tochter. Ach, er hat es noch gemacht, als du verheiratet warst? Ja. Ich habe immer Angst gehabt und habe immer gesagt, der kommt dann, aber mir hat niemand geglaubt. Mhm. Und da musste ich bei dem die Wohnung sauber machen gehen, wegen meinen Eltern. Ja. Und er stand dann plötzlich in dem Raum und sagte dann zu mir, ja, wenn du nicht mehr das willst, dann spring runter vom 3. Stock. Aber denk dran, du hast eine 1,5-jährige Tochter. Hast du deinem Mann davon erzählt? Nein, erstmal nicht. Und da sind wir, mein Mann und ich, sind dann zu meinem Onkel gefahren, Steuererklärung machen. Und in der Nacht hat mein Onkel mein Mann betrunken gemacht. Meine Tante lag im Zimmer weiter. Und da hat mein Onkel sich auch über mir hergemacht. Und morgens habe ich dann angefangen durchzudrehen. Bin mit der Tochter von 1,5 auf den Balkon gegangen und wollte runterspringen. Wann hast du deinen Mann von all dem... Und mein Mann, der hat das dann bemerkt, dass ich komisch wurde und habe gesagt, fahr nach Hause, ich will nicht mehr. Und unterwegs, weil ich nur am Weinen war, hat er dann angehalten und gesagt, was ist denn eigentlich los? Und ich habe ihm dann erzählt davon. Da wollte er zurückfahren zu meinem Onkel, wollte ihm die Fresse polieren. Und da habe ich gesagt, das bringt ja eh nichts mehr, glaubt ja eh keiner. Und da ist er mit mir nach Hause gefahren und ich bin von dem Kind schwanger, von denen schwanger gewesen und habe vom ersten Moment dann immer gesagt, es wird ein Junge, der ist tot. Wobei du nicht weißt, ob es der Onkel war. Ich weiß nicht mehr, aber ich tippe eher auf meinen Bruder. Du tippst eher auf meinen Bruder. Und du hast gedacht, das Kind wird tot, aber es war nicht tot. Das war nur Der war klinisch tot und die haben ihn zurückgeholt aufs Leben. Auch dieser Onkel, der die Vergewaltigung vorgenommen hat, ist auch nie belangt worden. Nein. Der lebt mittlerweile nicht mehr, der Großonkel auch nicht mehr. Was hast du für eine Hölle hinter dir? Ja, und dann sitzt mein Mann noch mit 29 im Rollstuhl und dann sagt mein Bruder, weil wir den Kontakt ja zu der Zeit noch gut hatten, das schadet jetzt nicht, dass du das gekriegt hast. Warum hattest du überhaupt noch Kontakt mit dem Bruder? Ich musste wegen der Familie. Ich wurde gezwungen. Du wirkst jetzt sehr resolut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das damals alles so mitgemacht hast. Doch. Doch. Weil du Angst hattest? Weil ich Angst hatte. Ja, verstehe. Und ich wusste auch von Cousinen und von anderen, dass die missbraucht wurden von ihm. Er hat seine eigenen Kinder missbraucht, seine Töchter. Das wusste ich auch. Und ich durfte nie was sagen. Ich wurde immer als Lügner hingestellt. Wer glaubt dir denn heute? Nur mein Mann. Meine Eltern leben zum Glück nicht mehr. Dein Mann glaubt dir? Ja. Und dein, jetzt kommen wir mal auf den anderen Sohn zu sprechen, den 19-jährigen Sohn. Die wissen, ich habe das den Kindern alle gesagt, dass das ein Kind ist von einem sexuellen Missbrauch. Mhm. Und die glauben das zwar, und die wollen, der 19-jährige Sohn will aber nach Düren unbedingt zu seinem Halbbruder, kann man mal so sagen, hinfahren. Und er will soll mitfahren. Ja, also jetzt gleich mal vorneweg raus, Vita, ich verstehe sehr gut, dass du nicht mitfahren möchtest. Und er kann mich aber nicht verstehen, warum. Ich verstehe das sehr gut. Wem soll das nutzen? Das reißt in dir alte Wunden auf. Deinem behinderten Sohn bringt das überhaupt gar nichts. Er kennt dich wahrscheinlich gar nicht mehr. Doch, das ja. Ja gut, aber du hast ihn 10 Jahre nicht gesehen. Ja. So, dann ist es jetzt auch egal. Also es hat gar keinen Nutzen. Warum drängt denn der 19-jährige Junge, so der andere Sohn, darauf, dass du mitkommst? Weil er nicht alleine dahin darf. Er darf nur mit einem Elternteil dahin. Oder da habe ich gesagt, dann setz was Schriftliches auf. Ich bin Analphabet. Setz was Schriftliches auf. Dann unterschreibe ich dir, dass du der Bruder sehen darfst. Genau. Aber das genügt ihm nicht. Ja, würde ich mich wehren, Roswitha. Würde ich nicht machen an der Stelle. Aber ich komme nicht gegen den 19-Jährigen an. Na, aber du bist doch du bist eine erwachsene Frau, du kannst doch sagen, nein, das mache ich nicht. Habe ich schon mehrfach gesagt, ich tue es nicht, ich will es nicht, aber der reagiert nicht, ich hätte da mitzufahren, so in dem Motto. Was sagt denn dein Mann dazu? Mein Mann sagt, tu es nicht. Also ist der auch der Auffassung? Ja. Und der kann den Sohn auch nicht zur Raison bringen? Nein. Was ist denn jedes Mal, wenn der Anruf sagt, wir fahren jetzt nach Düren, so in dem Motto. Aber mit 19, er muss doch auch kapieren, was dir für ein Leid angetan wurde. Das interessiert ihn nicht. Warum will er denn? Warum will er? Hast du Pech gehabt? Ja. Warum will er dann überhaupt zu dem Behinderten? Es wäre sein Bruder und es wäre ihm seine Pflicht, dass er zu dem hinfährt. Will er nur mal einmal hinfahren, gucken oder was? Nein, der will den regelmäßig dann besuchen fahren. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, wenn er sich drum kümmert. Habe ich auch gesagt. Aber er soll dich in Ruhe lassen. Er soll dich in Ruhe lassen. Ja, da habe ich ihm gesagt, aber er kapiert das irgendwie nicht. Aber Roswitha, wenn du Nein sagst, dein Mann Nein sagst, der kann dich doch nicht mit Gewalt dahin zwingen. Er hat heute Abend noch gesagt und dürfen, er würde mich zwingen, dann mitzufahren. Wie will er das denn machen? Das weiß ich selber nicht. Aber es ist immer zu streiten in der Familie deshalb. Ja. Wie viele Kinder hast du noch? Ich habe noch eine Tochter von 18, die sagt, oh, tu es mich. Dann habe ich einen Sohn von 28 und eine Tochter von 38. Was sagen denn die anderen Eltern? Von 38, da habe ich keinen Kontakt mehr mit. Mhm. Die hat auch das zweite Enkelkind gekriegt, da habe ich keinen Kontakt. Mhm. Und dann habe ich einen Sohn, der ist mit 9 Monaten an Kindsgrippe verstorben. Aber der andere Sohn, der 28-Jährige, was sagt der denn? Den habe ich das gar nicht erzählt. Ach so. Weil ich habe da auch keinen guten Kontakt mit. Verstehe. Mit den anderen Kindern. Das sind nur theoretisch die zwei Jüngsten, wo ich den Kontakt mit habe. Ja, außer der 18-jährigen Tochter, die ist auf deiner Seite, hast du nicht so viele Menschen, die für dich sprechen. Ja. Dein Mann natürlich noch, klar. Ja, weil er ja auch das Kind, ich muss ihm ja dankbar sein, dass er das Kind an seinen Namen geholt hat. Verstehe. Also Roswitha, ich kann nicht viel machen, außer dir nur wirklich dich zu bekräftigen, Nein zu sagen und dabei zu bleiben. Und dich bloß nicht da bequatschen zu lassen von ihm. Wenn du das nicht willst, dann mach es nicht. Es bringt niemandem etwas. Wenn der 19-Jährige sich um den Jungen kümmern will, um den Behinderten, gut. Aber er soll dich aus der Sache rauslassen. Ja, das finde ich, habe ich heute Abend gesagt, lass mich doch bitte raus. Ja, so. Ich bin selber körperbehindert in dem Motto. Also, das kann ich dir nur von meiner Seite aus so klar sagen. Dennoch rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, Roswitha, da gibt es da vielleicht auch noch ein paar andere Sachen zu regeln, wäre mir wohler. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Und du machst die Sendung spitze. Dankeschön, Roswitha, sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit, frage ich meine Regie, mit der Theodora, 53, Theodora, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Theodora, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich nachtwandle. Dass du nachtwandelst? Ja. Das finde ich merkwürdig. Ja, das ist sehr extrem sogar bei mir. Erzähl mal. Ja, ich gehe dann im Schlafanzug auf Socken oder auf Barfuß. Auch im Winter, wenn es eiskalt ist, laufe ich dann halt durch die Gegend. Du gehst raus, richtig? Du verlässt die Wohnung? Ja. Im Schlafanzug und auf Socken? Ja. Wohin gehst du dann? Ja, ich weiß nicht, kennst du Recklinghausen? Nee. Ja, ich kenne mich nicht dort aus. Aber ja, von da aus bis nach Bochum schon gelaufen. Wie viele Kilometer sind das? Das sind so 16 Kilometer. Ach du lieber Gott. Da holst du dir doch den Tod, wenn du in der Kälte draußen rumläufst, in Schlafsachen. Ja, es war mal so, dass ich Erfrierung an den Füßen hatte. Das ist dann ähnlich wie Verbrennung. Mhm. Brennt die Hölle und dann die Haut löst sich dann ab. Und wo bist du dann aufgewacht? Ja, die Polizei hat mich dann aufgegabelt, weil ich da aufgefallen bin, dass ich da im Schlafanzug nachts herumlaufe. Das heißt, man hört das ja schon mal so, dass Schlafwandler rausgehen, irgendwo rumgehen und wieder zurück ins Bett. So ist es nicht bei dir. Nein. Du gehst raus und bleibst dann irgendwo draußen. Ja, ich kann mich nicht erinnern, was ich gemacht habe und wo ich gewesen bin. Wie oft kommt denn das vor? So zweimal im Monat ganz bestimmt. Zweimal im Monat? Ja, meine Tochter ist auch schon ganz genervt, weil sie dann immer von der Polizei angerufen wird. Und sie muss dann auch kommen, weil die Polizisten dann mich nicht allein in die Wohnung zurückbringen wollen. Mhm. Die haben mich dann aber auch schon mal in die Psychiatrie gebracht. Mhm. Obwohl ja. Du ja gar kein Fall für die Psychiatrie bist, aber verständlicherweise, dass die Polizei da unsicher war, was mit dir los ist. Mhm. Ja. Aber ist es nicht jedes Mal so weit, wie gerade beschrieben? Nein, es ist nicht immer so weit. Manchmal laufe ich auch in der Stadt selber herum. Und du kannst dich an nichts erinnern? Nein, ich weiß... Du bist jetzt, hab ich gesagt, 53. Wie viele Jahre geht das schon so? Das geht schon ein paar Jahre so. Also, aber erst ein paar Jahre. Es war nicht dein ganzes Leben so. Nein, es war nicht mein ganzes Leben so. Gibt es irgendein Ereignis, das vielleicht stattgefunden hat, seitdem du das machst? Ich weiß nicht, also 2001, da ist dann halt meine Mutter gestorben. Mhm. Ich habe meine Arbeit verloren. Meine Partnerschaft ist kaputt gegangen. Ja, das ist aber schon eine erhebliche Erschütterung des Lebens, wenn die drei Sachen passieren. Ja, und dann habe ich auch noch eine Krankheit bekommen, Parkinson. Mhm. Und ich nehme an, dass mir das so einen Knacks gegeben hat. Mhm. Ja, dass ich ja, so abdrehe. Aber ich hätte dann jede Nacht Angst, ins Bett zu gehen, weil ich denken würde, wer weiß, was jetzt wieder passiert. Ja, das Problem ist ja, man ist ja auch ein leichtes Opfer, wenn man da so herumläuft. Absolut. Ja. Was für Gegenmaßnahmen kann man ergreifen? Ja, Ihr Kollege sagte dann abschließen und den Schlüssel verstecken. Ja, aber irgendwie komme ich da immer wieder dran. Ich habe es ja schon gemacht, dass ich den Schlüssel auch versteckt habe, aber ich finde ihn dann. Du wohnst alleine in der Wohnung oder mit der Tochter? Ich wohne alleine, aber meine Tochter wohnt zwei Straßen weiter. Ich würde gerade sagen, wenn du mit jemandem zusammen wohnen würdest, könnte der dich nachts einschließen von außen. Mhm. Dann könntest du nicht raus. Dann, es sei denn, du würdest durchs Fenster klettern. Nee, das wäre schlecht. Zweite Etage. Ja, aber du gehst bisher immer durch die Tür raus, nie durch. Ja. Hast du mit einem Arzt, einem Psychiater darüber gesprochen? Ja, der sagte, das wären ich kann das Wort nicht, dissoziative Zustände. Und was kann man dagegen tun? Eigentlich nichts. Wirklich? Gibt es da keine Medikamente, keine Therapien, gar nichts gegen? Ja, ich bekomme Psychopharmaka. Aber die sind eigentlich mehr darauf ausgelegt, dass ich besser schlafe. Ja, das hilft dir ja nur auch nicht viel. Nee, dann... Hat das mit der Schlafqualität auch zu tun? Also wenn du zum Beispiel schlecht schläfst, dass du eher schlafwandelst, als wenn du gut schläfst? Nein, überhaupt nicht. Ja, dann brauchst du auch keine Medikamente für den Schlaf zu kriegen. Aber das wollen wir jetzt hier nicht erörtern. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass es da muss es doch mit Sicherheit Therapiemöglichkeiten geben und Ansätze. Ja, ich meine, ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn das aufhören würde. Vor allen Dingen, man ist ja auf dem Gelächter dann ausgesetzt. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich hätte tierische Angst jedes Mal, wer weiß, was passiert, wenn ich ins Bett ginge. Aber es gibt wirklich keine Möglichkeit. Mir fällt gerade gar nichts ein, was du alleine in der Wohnung machen könntest, um zu verhindern, dass du rausgehst. Wenn du einen Schlüssel irgendwo versteckst, weißt du ja, wo du ihn versteckt hast und findest den auch im Schlaf. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, genau, ja. Liebe Theodora, wir machen uns jetzt mal im Hintergrund ein wenig schlau. Vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Hinweis von unseren Zuhörern. Und wir werden dich gleich nochmal anrufen, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Ja? Ja. Dann wünsche ich alles Gute und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Tschüss. Dankeschön, Domian. Gerne, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Christoph Gellert. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein nettes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Bis dahin. Bye bye. Tschüss.